Yasuahutaganashi, gib mir mein Katana, pack sie in die Finsternis und hab sie aus der Tiefe beschworen. Gott, das Wesen mit der Absicht, meine Vision einzulösen, von der Zerstörung dieser Welt abgeschworen. Alles Böse mit dem Guten, die Gerechtigkeit versuchen, mit Gewalt und mit dem Fluchen in sie einzuprogrammieren. Sollen ihre Herzen bluten, so wie mein seit meiner Jugend. Gott, die Invasion der Technik werden sie. Werden sie daran zerbrechen, baut sie auf mit aller Hektik die Maschine in den Körper. Der Körper der Maschine, weit entfernt von jeder Liebe, gibt es Überlebenstriebe. Die Sicherstellung des eigenen Fortbestands. So verloren wie das Selbst, so verdammt ist diese Welt. Daran zu scheitern, selber fortzubestehen. Ich verkünde diese Botschaft mit einem Fuß in der Hölle. Fight for justice, even if it means become a demon soul.